die SWOT-Analyse. Die SWOT-Analyse ist eine gängige Analysemethode, bei der Strengths, zu Deutsch Stärken, Weaknesses, Schwächen, Opportunities, Möglichkeiten und Threats, Gefahren, zu Strategie, Entwicklung oder technischer Lösung ausgelotet werden. Sie erlaubt uns auch im Fall von Blockchain klar zu analysieren, ob der Hype um diese Technologie gerechtfertigt ist oder nicht. Außerdem lässt sie Schlüsse darauf zu, welche unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten es für Blockchain-Technologie gibt und welche potenziellen Alternativen eine Blockchain eventuell ersetzen könnten. Man muss eine Sache schlussendlich immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, um am Ende ein möglichst vollständiges Bild zu erhalten.